sitzen zwei Vögel auf einer Stromleitung. Auf einmal fliegt ein Düsenblitz vorbei. Fragt der eine Vogel, warum fliegt denn dieser Vogel so schnell? Sagt der andere, wenn dir dein Arsch brennen würde, würdest du genauso schnell fliegen. Meint eine Schlange zur anderen, weißt du zufällig, ob wir giftig sind? Wieso fragst du? Meint die eine Schlange zur anderen, ist bald Ostern. Dr. Bus ist weg. Ihre Katze hat meinen Rottweiler umgebracht. Bitte registrieren Sie mich. Wie bitte? Ihre Katze hat meinen Rottweiler umgebracht. Mein kleines Kätzchen, Ihre Katze hat meinen Rottweiler umgebracht. Wie soll es das denn gemacht haben? Ihre Katze hat meinen Rottweiler umgebracht. Ihre ist dran erstickt. Zwei Ihre treffen sich. Fragt das eine, was bist du denn für ein Tier? Ich bin Wolfshund. Meine Mutter ist ein Wolf, mein Vater ein Hund. Ups, dann will ich gar nicht von mir reden. Ich bin ein Ameisenbär. Was ist grau und leuchtet? Ein Elefant bei Nacht. Kommt eine Ladung schwarze Eierkohlen in den Hühnerschrank, sagt das eine Huhn zum anderen Huhn. Oh, schau mal da, neue Babys aus Afrika. Das Motto des Jagdvereins. Lernen Sie schießen und treffen Sie neue Freunde. Was ist das schwarze Zeug unter Elefantenfüßen? Langsame Eingeborene. Was kann schwimmen und beginnt mit Z? Zwei Enten. Sie haben keine Lizenz für diese Stimme. Was kann schwimmen und beginnt mit Sack? Wie nennt man eine Kuh, die beide Geschlechter liebt? Bifi. Treffen sich zwei Fische im Wald, sagt der eine, sagt der andere.